2 Corinthians chapter 8, verse 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. That though he was rich, yet he for your sakes became poor. Dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde. So that you through his poverty might become rich. Damit ihr durch seine Armut reich würdet. I'm going to read the first part again. Jetzt will ich den ersten Teil noch mal lesen. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Now this is a statement. Das ist eine Aussage. But I would like this evening for a moment. Aber heute Abend möchte ich, dass wir to allow the Holy Spirit to make this a question. Dem Heiligen Geist erlauben, dass er daraus eine Frage macht. Do you know the grace of our Lord Jesus Christ? Kennt ihr die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? And I think most of us would put our hands up. Und die meisten von uns würden die Hand heben. We do. Ja, kennen wir. That is why we are here this evening. Darum sind wir hier heute Abend. We love the Lord Jesus Christ. Wir lieben den Herrn Jesus Christus. And we love the grace of God. Und wir lieben die Gnade Gottes. But then there's a second part. Aber da gibt es einen zweiten Teil. Lord, might there be something more that you would like to teach me? Herr, gibt es da vielleicht noch mehr, was du mir beibringen möchtest? Lord, you are so great. Herr, du bist so großartig. And you are so majestic. Und so herrlich. Might there be another degree of your grace that you would like to share with us? Gibt es vielleicht ein weiteres Ausmaß deiner Gnade, was du mit uns teilen möchtest? Now, you know, I'm a missionary. Ich bin Missionar. And the Prokops are missionaries. Die Prokops sind Missionare. And I think sometimes, probably especially when we were younger. Und ich glaube manchmal, besonders wo wir noch jünger waren. We worked very hard. Da haben wir sehr schwer gearbeitet. And sometimes we worked very hard and we feel we are maybe not getting anywhere. Wir haben uns viel Mühe gegeben und haben dann irgendwann das Gefühl, dass wir nichts erreichen. Now this may surprise you. Das klingt vielleicht überraschend. But not only missionaries have this feeling. Aber nicht nur Missionare haben dieses Gefühl. But you know what? There's a sense at times. Manchmal hat man aber das Gefühl. Do you know what a funnel is? Wisst ihr was? A funnel. Ein Trichter ist. Yeah, like a triangle. So wie ein Dreieck. And one end is a point, and the other end is very open. Ein Ende ist spitz und das andere ist offen. Sometimes we live our lives. Manchmal leben wir unser Leben. As if the big end of the funnel is over us. So als wäre die große breite Seite des Trichters über uns. And the little point is directed towards heaven. Und die kleine Spitze gen Himmel zeigt. And you know, something from heaven may accidentally squeeze through that little point and descend upon us. Dass irgendein bisschen vom Himmel zufällig da hineintröpfelt und auf uns dann auch noch tröpfelt. Do we live like that sometimes? Denken wir so manchmal? Shame on you. Oder denkt ihr das? Schämt euch. Yeah, that happens to me sometimes. Na, mir passiert das. But you know, this is telling us that the funnel is actually the other way around. Aber dies hier zeigt uns, dass der Trichter eigentlich andersherum ist. That we are standing below the little point. Dass wir unter der kleinen Spitze stehen. And all the majesty and glory and grace of heaven is over us. Und die ganze Majestät und Herrlichkeit und Gnade des Himmels liegt über uns. And requires the broad open end of the funnel. Und es braucht das breite, große, offene Ende des Trichters. But you know what, that picture, that's really what the Bible is telling us. Und das ist wirklich das, was die Bibel uns sagt. That's what the gospel is telling us. Das sagt uns das Evangelium. And we need to hear that over and over, don't we? Und das müssen wir immer wieder hören, stimmt es nicht? So, with that in mind, mit dem im Hinterkopf, these are a few things that I've been telling the folks in Calcutta this year. Über diese Dinge habe ich den Leuten in Calcutta gepredigt. Individually, persönlich, we are pipes, not bottles. Sind wir Rohre, nicht Flaschen. Once we know, we understand the greatness of the grace of God. Wenn wir einmal die Größe der Gnade Gottes begreifen, then my life is to be a pipe and not a bottle. Dann wird mein Leben zu einem Rohr und nicht zu einer Flasche. A bottle means everything goes in. Flasche bedeutet, dass alles hineinkommt and it stays in. Und drin bleibt. A pipe ein Rohr means what comes in bedeutet, das, was hineinkommt, can pass out the other side. Kann auf der anderen Seite hinaus wieder. Yesterday we had some brunch or something with Pastor Rob and Mary. Gestern hatten wir ein Brunch mit Pastor Rob und Mary. And they were just sharing stories about their many years here in Austria. Und sie haben uns Geschichten aus den vielen Jahren hier in Österreich erzählt. And you know, a lot of the stories related to things they received. Viele Geschichten bezogen sich auf Dinge, die sie empfangen hatten. And then turned around and gave to someone else. Die sie dann jemand anderem weitergegeben hatten. And that is life as a pipe. Und das ist ein Leben als Rohr. And it's almost as if when the pipe is becomes empty at one end. Und das ist so, wenn das Rohr jetzt an einem Ende leer wird. God is there to make sure to fill up the other end. Kümmert sich Gott darum, dass am anderen Ende wieder Nachschub kommt. Now, is that a little scary? Macht euch das Angst? Isn't it easier to be a bottle? Wäre das nicht einfacher, eine Flasche zu sein? Except when we are reminded of the greatness of His grace. Außer, also es wäre einfacher, wenn wir nicht an die Größe der Gnade Gottes erinnert würden. And that we live and stand under the small end of the funnel. Und dass wir unter dem kleinen Ende des Trichters stehen und leben. Now that is what we tell people individually. Und das sagen wir den Einzelnen. In our lives, in unseren Leben, we are pipes and not bottles. Sind wir Leitungen oder Rohre und nicht Flaschen. Now we've been telling this to the church. Das haben wir der Gemeinde erzählt. The church is a river and not a pond. Folgendes haben wir erzählt. Die Gemeinde ist ein Fluss und kein Teich. Now actually where we live in Calcutta. Wo wir leben in Calcutta. Is absolutely flat. Da ist es ganz flach. There's not a single hill. Kein einziger Hügel gibt es, keinen gibt es dort. And there are many, many, many, many ponds. Und es gibt viele, viele, viele Teiche. The ground is very low. Der Boden ist sehr and everywhere there are ponds. Flach. Und überall gibt es Teiche. And the people bathe and do their laundry. Die Leute baden dort und waschen. And they do other things unmentionable in the ponds. Und auch andere Dinge tun sie hinein, die wir nicht nennen wollen. And the water that was in those ponds 100 years ago is the same water that's in those ponds today. Und das Wasser vor 100 Jahren in diesen Teichen ist immer noch das gleiche heute. It's terrible. Furchtbar. But a river is very different. Aber ein Fluss ist etwas anderes. Because a river, the water is constantly moving. Denn im Fluss bewegt sich das Wasser ständig. And it's constantly renewed. Und es wird ständig erneuert. And it actually carries things along with it. Und es trägt Dinge mit sich. And as we stand in one place, wenn wir also an einer Stelle stehen bleiben, the river comes by us, zieht der Fluss an uns vorüber. And to be honest, from here we don't really know where it's leading to. Und ehrlich gesagt, von dem Punkt, wo wir stehen, wissen wir nicht, wo er hinfließt. Now that can also be a little bit scary. Das kann auch ein bisschen furchteinflößend sein. But this is the model that the New Testament gives us for the church. Aber das ist das Vorbild, was uns das Motto, was uns das Neue Testament für die Gemeinde gibt. That there is a fluidity or there's a flexibility. Dass es einen Fluss gibt oder eine Flexibilität. And that it's actually normal within the church that from time to time things change. Und dass es normal ist, dass in der Gemeinde sich von Zeit zu Zeit die Dinge ändern. Now that can include in our methods. Das kann unsere Methoden mit einbeziehen. It can include in our resources. Oder auch die Dinge, die uns zur Verfügung stehen. It can include people. Es kann auch Menschen beinhalten. Isn't it good to have new people come into the church? Ist es nicht schön, wenn wir neue Leute in die Gemeinde bekommen? Sure it is. Natürlich. Don't you think it's good for the people that have been there for some time? Ist es nicht gut für die Leute, die schon länger da sind? You bet it is. Natürlich. Is it scary sometimes when things are a little different this year than they were last year? Ist es furchteinflößend, wenn die Dinge dieses Jahr ein bisschen anders sind als letztes Jahr? Maybe it is. Vielleicht. But you know what? It's healthy. Aber wisst ihr, das ist gesund. Any of you that have children. Jeder von euch, der Kinder hat. I have a daughter who's 12 years old. Ich habe eine 12-jährige Tochter. And she is, you know, she's beautiful. Sie ist wunderschön. But I can no longer carry her. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr tragen. Because she weighs 45 kilos. Weil sie 45 Kilo schwer ist. And sometimes I'm sad that I can no longer pick my little girl up. Manchmal bin ich traurig, dass ich mein kleines Mädchen nicht mehr auf den Arm nehmen kann. But imagine if I decided she must not grow, she must not change, I must keep her as she was. Aber stellt euch vor, ich würde mir vornehmen, dass sie nicht wachsen darf, sich nicht verändern darf und so bleiben muss, wie sie war. It would kill her. Das würde sie umbringen. It would be horrible. Das wäre furchtbar. It would be the end of her. Das wäre ihr Ende. And one day she will be much older. Und eines Tages wird sie sehr viel älter sein. And she will marry someone that I do not yet know. Und wird jemanden heiraten, den ich noch nicht kenne. And she will live somewhere else. Und wird irgendwo anders leben. And for a father that is also a little bit scary. Und das ist auch beängstigend für einen Vater. But this is part of the process of life. Aber das ist Teil des Werdeprozesses im Leben. And to try to stop it would be a crime. Und wenn ich versuchen würde, das aufzuhalten, wäre das ein Verbrechen. And it would actually halt the process of life and growth. Das würde den Lebensprozess und Wachstumsprozess aufhalten. So this past year we've been telling the church. In diesem letzten Jahr haben wir der Gemeinde erzählt, much as there are ponds on every side in Calcutta, dass obwohl es sehr viele Teiche gibt überall in Kalkutta, we want to be a river. Wir ein Fluss sein wollen. Actually, we don't even have a good example of a river to show them. Wir haben eigentlich kein gutes Beispiel für einen Fluss, den wir ihnen zeigen könnten. The one river that goes through the city isn't going anywhere either. Der eine Fluss, der durch die Stadt fließt, der fließt auch wirklich nicht wirklich irgendwo hin. And it's pretty interesting also. Das ist auch ein bisschen interessant. Der ist auch interessant. Okay, the third thing. Das dritte. That we share with our people. Was wir unseren Leuten mitteilen. In relation to mission. In Bezug auf Mission. Is this. Ist folgendes. Love is like water. Liebe ist wie Wasser. The greatest love, the love of God, is like water. Die größte Liebe, Liebe Gottes, ist wie Wasser. If I were to have a pitcher of water, wenn ich einen Wasserkrug hätte, and pour it on the floor here tonight, und den hier auf dem Boden ausgießen würde, where would it go? Wo würde das hinfließen? Water goes to the lowest place. Wasser fließt an den tiefsten Punkt. And you know what? The love of God is like that. Und wisst ihr, die Liebe Gottes ist auch so. That's not always easy for us either, is it? Das ist auch nicht immer ganz einfach für uns, oder? But one of the beautiful things about the greatness of the grace of God. Aber eins der schönen Dinge an der Größe der Gnade Gottes is that we are changed. Ist, dass wir verändert werden. And we find within us is birthed a love for people that before we may not have noticed. Und wir merken, dass in uns eine Liebe für Menschen geboren wird, die wir vorher nicht kannten. And the grace of God within a man or a woman begins to take their heart to places they never imagined. Und die Liebe Gottes nimmt das Herz eines Mannes oder einer Frau, die mit Gott lebt, und nimmt die Person an Orte, wo sie vorher nie hingegangen wäre. You think about it. Denk drüber Jesus, nach. Jesus, in eternity past, in der vergangenen Ewigkeit, lived with God the Father in lebte heaven. Jesus mit Gott dem Vater im Himmel. Nice place. Schöner Ort. Great place. Super. And you know what? Jesus actually did not have to leave heaven. Und Jesus hätte den Himmel eigentlich nicht verlassen müssen. If he had remained forever in heaven. Wenn er ewig im Himmel geblieben wäre. God would have remained righteous. Wäre Gott gerecht geblieben. His righteousness would not have been compromised. Er hätte keinen Kompromiss schließen müssen. Er hätte seiner Gerechtigkeit nicht kompromittieren müssen. We would have missed something. Aber wir hätten etwas verpasst. And God was determined that we should not miss this something. Und Gott hat beabsichtigt, dass wir dieses etwas nicht verpassen. So like water. So wie das Wasser. Jesus stepped out of the beauty of heaven. Ist also Jesus hat Jesus die Schönheit des Himmels verlassen. And he walked among us in this crazy place. Und ist mit uns gegangen auf diesem And he who was born and made for heaven. Verrückten Planeten und er ist geboren für den Himmel. and who had every right to live forever in heaven. Und hatte das Recht, volles Recht, für immer im Himmel zu leben. His own heart was gripped. Sein eigenes Herz wurde ergriffen. And he voluntarily chose. Und hat freiwillig es gewählt. I'll go down there. Hinunterzugehen. And I'll live among them. Und ich werde hingehen und ich werde mit ihnen wohnen. I don't have to. Ich muss nicht. But this is what the greatness of the grace of God within. Aber die Größe der Gnade Gottes in ihm. Das. Man hat das gemacht. Here in 2 Corinthians chapter 8. Hier im 2. Korinther Kapitel 8. Paul writes to the Corinthians in verse 1. Schreibt Paulus den Korinthern in Vers 1. Says now, brethren, we wish to make known to you the grace of God, which has been given in the churches of Macedonia. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. That in a great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. Dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. For I testify that according to their ability and beyond their ability they gave of their own accord. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Now he's actually talking about money. Also er spricht hier über das Geben von Geld. He's talking about a collection. Er spricht von einer Sammlung. And a distribution. Und einer Verteilung. But I want us to take this principle. Aber ich möchte, dass wir dieses Prinzip and nehmen. And kind of just, you know, just put it on our hearts. Und es uns aufs Herz legen. Because it's also speaking of something much greater, isn't it? Denn das steht eigentlich für etwas sehr viel Größeres, oder? For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. It says here that these folks were in a great ordeal of affliction. Hier steht, dass sie eine große, also einen Überschwang von Bedrängnis hatten. But it also says they had an abundance of joy. Große Bedrängnis, aber einen Überschwang an Freude. Well, that's a little unusual. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. And it says that they had deep poverty. Sie hatten große, tiefe Armut. But they had an overflow. Aber sie haben gegeben, Überfluss. This is just this is the mystery of the grace of God in us and among us. Das ist das Geheimnis der Gnade Gottes in uns und untereinander. With our lives and with our hearts. Mit unseren Leben, in unseren Leben und mit unseren Herzen. With our relationships. In unseren Beziehungen. With affection. In Zuneigung. With our time. Mit unserer Zeit. That funnel. Der Trichter. Look up for a moment. Schaut mal nach oben. See, there's just a little hole. Seht ihr, da ist ein kleines Loch. No, sometimes that hole seems so tiny. Manchmal scheint das Loch so klein zu sein. But if we could see for a moment beyond the hole. Aber wenn wir über das Loch hinaus sehen könnten, kurz einmal. On the side of heaven. Würden wir auf den Seiten des Himmels. Is this broad, you know, broad opening. In Richtung Himmel wäre eine riesige Öffnung. That the Lord Jesus Christ, who came from heaven and walked among us. Die der Herr Jesus Christus, der vom Himmel kam und unter uns wandelte. That his grace might grip our hearts. Damit seine Gnade unsere Herzen ergreifen kann. And we're changed. Und wir werden verändert. And you know what I really sense tonight as I'm saying this. Und ich spüre heute Abend, während ich das sage, that you know what, you people know this very well. Dass ihr das sehr gut wisst. My wife and I have really felt very loved and very edified being here with you. Meine Frau und ich haben in der Zeit, die wir hier mit euch verbracht haben, uns sehr aufgebaut und sehr geliebt gefühlt. This is our joy. Und wisst ihr, das ist unsere Because Freude. This is what makes the church special. Weil das ist das, was die Gemeinde besonders macht. This is what makes us distinct from the world. Das unterscheidet uns von der Welt. There may be occasions. Es gibt vielleicht Gelegenheiten, when we as well have a great ordeal of affliction. wo wir vielleicht auch in großen Schwierigkeiten sind. But we have one another. Aber wir haben einander. And we do know the grace of God. Und wir kennen die Gnade Gottes. And we have caught a glimpse of that great funnel that's over our heads. Und wir haben einen kleinen Einblick bekommen in den großen Trichter, der über unserem Kopf ist. And we have a sense that what is happening among us. Und wir können spüren, dass das, was unter uns passiert, is much more than flesh and blood. Mehr ist als nur Fleisch und Blut. But it is the grace of God. Es ist die Gnade Gottes. It is the power of the Holy Spirit. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. You know, another thing that we've both so enjoyed here. Und noch etwas, was wir so sehr genossen haben hier. There's a great spirit of peace. Es ist wirklich ein friedvoller Geist hier. And rest in the Lord. Und eine Ruhe im Herrn. You know, you may not notice that as much as we do being outsiders. Vielleicht fällt euch das nicht so auf wie uns, die wir von außen kommen. But I can tell you for a visitor or someone coming for their first time. Aber ich kann euch sagen, wenn man als Besucher oder einfach zum ersten Mal kommt. This is a powerful, powerful ministry to people. Das ist ein ganz effektiver und kräftiger, mächtiger Dienst an Menschen. So we are pipes. Also wir sind Leitungen. We're not bottles. Und nicht Flaschen. We are a river. Wir sind ein Fluss. We are not a pond. Und nicht kein Teich. And love. Und Liebe. Is like water. Ist wie Wasser. When it's poured out. Wenn sie ausgegossen wird. It goes to the lowest place. Findet sie den tiefsten Punkt. How is that possible? Wie ist das möglich? Is it possible? Ist das möglich? It's possible because we know the grace of our Lord Jesus Christ. Es ist möglich, denn wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. That though he was rich, dass er, da er reich war, yet for our sake he became poor. Um euretwillen arm wurde. So that through his poverty, damit ihr durch seine Armut, we might become rich. Reich würdet. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For the grace. Für die Gnade. Of God. Gottes. In the Lord Jesus Christ. In dem Herrn Jesus Christus. We lift him up and we exalt him. Wir heben ihn hoch und wir preisen ihn. We praise you, Father, for so great a Savior. Wir preisen dich, Vater, für so einen großartigen Erretter. Thank you that he chose freely to leave the glory of heaven. Danke, dass er freiwillig die Herrlichkeit des Himmels hinter sich gelassen hat. To walk among us. Um unter uns zu leben. To love us. Um uns zu lieben. To wash our feet. Um uns die Füße zu waschen. To lay his life down for us. Um für uns sein Leben zu geben. Father, we ask that you would grip our hearts. Vater, wir beten, dass du unsere Herzen ergreifst. With this great grace. Mit dieser großartigen Gnade. And with your heart. Und mit deinem Herzen. For the world. Für die Welt. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.